ihr Heiligen, erfreut euch, eilt alle teuren Gott zu loben. Das Herz sei erhoben zu Gottes Ehrenreich. Von dannen her auf dich, du heilige Wohnung siehet und eingereinigt Herz zu sich von dieser eitlen Erde ziehet. Ein Stand so billig selig heißt, man schaut hier Vater, Sohn und Geist. Wohlan, ihr gotterfüllte Seelen, ihr werdet nun das beste Teil erwählen. Die Welt kann euch kein Labsal geben, ihr könnt in Gott allein Vergnügung sehen.